Deutsch, wir können beides, aber ich glaube, wir reden auf Deutsch. Labor für Entrepreneurship, ein Gast aus Auroville. Ich weiß nicht, wem von Ihnen Auroville ein Begriff ist. Das ist eine Community in Südindien. Am besten, Jana, du sagst etwas dazu. Mhm. Und ich sag dann etwas zu dir, aber du sagst erst etwas zu Auroville, wo du herkommst. Auroville ist eine internationale Stadtgründung in Südindien und ich lebe dort seit 11 Jahren. Auroville ist unterstützt von der UNESCO und von der UN, ist ein Projekt der Friedens- und Bewusstseinsbildung und existiert seit beinahe 40 Jahren, ist also die älteste New Age Community zurzeit in dieser Welt. Ist es wirklich New Age? Ich meine, es ist so wie Aurobindo. New Age würde ich nicht zutrauen, das ist 40 Jahre alt. Aber einem so weisen Menschen wie dem Sri Aurobindo und seiner Lebensgefährtin, der Mutter, ist das offenbar gelungen, etwas zu kreieren, was sonst niemandem gelungen ist. Es war ja ein Traum in den 60ern, solche Communities. Es hat eigentlich nirgends geklappt, aber ihr seid eine, die auch durch Höhen und Tiefen gegangen ist, aber doch eigentlich so wundervoll aussieht. Ich war zweimal da und es ist fantastisch. Ja, auch da, denke ich, ist es wirklich die kulturelle Vielfalt, die dieses Projekt und diese Chance in neuer Weise zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten so spannend und so kreativ und so vielfältig macht. Und ja, ich hoffe, das Experiment geht weiter. Ja, ich hatte die Chance, einen Workshop zu machen und es war der beste Workshop, den ich je gemacht habe. Warum? Weil es künstlerische Menschen sind, sie sind hochprofessionell, sie sind bescheiden, sie lassen sich auf was ein, es ist eine tolle Umgebung, also es war geradezu traumhaft. Und seitdem gibt es jetzt ein Labor für Entrepreneurship in Auroville. Aber jetzt mal zur Person Jana. Jana ist eine, wie ich finde, spektakuläre Architektin. Ich habe nämlich ihr Haus gesehen. Das besteht aus viel schönen Stein und Glas, wundervolle Atmosphäre. Auf dem Dach sind Pfauen, das auch nicht jeder auf der Welt hat. Ich glaube, es gibt mehr Milliardäre, als es Menschen gibt, die Pfauen auf dem Dach haben. Wunderschöne Umgebung, alles von dir ausgedacht und konstruiert. Und eine ganz Besonderheit hat es, was es hochmodern macht und hochaktuell und deswegen eigentlich hier unsere Unterhaltung. Jana hat etwas entdeckt, was ohne Elektrizität auskommt, nämlich in diesem heißen Klima von Indien, bis zu 50 Grad manchmal, ist da eine, jetzt erkläre ich es mal mit meinen Worten und du erklärst uns dann ein bisschen genauer, also heiße Luft steigt nach oben und auch wenn es windstill ist, kriege ich da schon mal so ein bisschen Luftbewegung. Und wenn ich jetzt kleine Schlitze in die Seite mache, aber das ist ein Geheimnis, wie die aussehen müssen, dann kriege ich durch diese Düsen einen Luftzug und nach oben geht die Luft weg. Und das macht eigentlich ein Ventilatorsystem ohne irgendeine Elektrizität. Sonnenkraftwerke produzieren ja sogar Elektrizität. Sie wissen, diese hohen Schlote, da wird so ein Schloteffekt erzeugt und das kann man dann die Energie da herausholen. Bei dir wirkt es immerhin kostenlos als Belüftung. Wie bist du da drauf gekommen und vielleicht du erklärst es bestimmt besser, als ich es kann? Ja, Englisch oder Deutsch? Deutsch, bleiben wir beim Deutsch. Okay. Ja, ich lebe mittlerweile seit 11 Jahren in den Tropen und das große Problem ist eigentlich nicht mal die Hitze, sondern die Zeiten, in denen also keine Windbewegung da ist und die Hitze wie von einer Mikrowelle in die Häuser, in die Gebäude hineindrückt. Und da ich mich sehr viel mit Raumqualität und Lebensqualität beschäftigt habe als Architektin, war es mir ein Anliegen, eine Antwort auf dieses sehr schwierige Klima zu finden. Dazu kommen noch alle möglichen anderen Schwierigkeiten, dass man also eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat, dass der Wintermonsun genau aus der entgegengesetzten Seite kommt wie der Sommermonsun. Das bedeutet, dass eigentlich all die Fenster, die Öffnungen, die man gerade kreiert hat, dass man die im Regen alle wieder verschließen muss und störend sind. Und ich habe dann versucht, eine Möglichkeit zu finden, die auf meiner Notwendigkeit oder meiner Idee beruht, dass man also wirklich innovativ entwerfen lernt, dass man also Sustainability nicht benutzt, also Nachhaltigkeit in der Weise, dass man in althergebrachter Weise entwirft und dann hinterher additive Elemente wie Solarpaneele aufs Dach legt, sondern dass der Entwurf schon vom ersten Strich an, von der ersten Überlegung an, diese Problematik von Klimaschutz und von Environment, also von Umwelt, mit aufnimmt. Und so habe ich dann also geschaut, was für mich persönlich das Anstrengendste ist in diesem Klima, und habe versucht, etwas zu schaffen, wo ich dann also in der Nacht ohne Air Conditioning und ohne Ventilatoren gut schlafen kann. Ich mag eh keine Ventilatoren, die finde ich nur bei Humphrey Bogart in Casablanca cool, und ansonsten finde ich die sehr nervig, wenn man die ganze Nacht laufen hat. Und das habe ich getan, indem ich ein System, ein Kühlungskonzept entwickelt habe, was auf Sog basiert. Das heißt also, ich habe mir aus dem Segeln, habe ich mir versucht herzuleiten, was man tut, wenn man Windstille hat, und habe dann also ein Hausdesign entworfen und habe das mit einem Ingenieur, der Segeljachten entwirft, gecheckt und habe gesagt, kannst du bitte mein Haus als Boot ohne Wind, als Haus ohne oder Boot ohne Wind simulieren auf dem Computer, denn ich möchte gucken, ob so Sog entsteht. Und der hat das für gut befunden, und so habe ich dann also dieses Konzept umgesetzt, und es ist eigentlich wirklich so einfach, wie du es eben gesagt hast. Es ist ein langgezogener, rechteckiger Bau, und auf der einen langen Seite gibt es Öffnungen mit sehr schmalen Schlitzen, die am Boden und an der Decke angeordnet sind. Und auf der gegenüberliegenden Langseite gibt es sehr große Öffnungen, die oben liegen, und da steigt dann thermisch allein schon die warme Luft hin. Und da das nicht reicht in dieser Extremzeit, wo die Hitze von außen drückt, habe ich das Dach zur Kochplatte kreiert und nutze die Negativität der Sonne, habe das rumgedreht, und die Sonne heizt mir eine Dachfläche so auf, dass die heiße Luft, die dann an dieser Dachfläche hochströmt, wie ein Staubsauger vor den großen Öffnungen mir diese warme Luft aus dem Haus saugt. Und es funktioniert sehr gut. Ich habe also in diesen Extremphasen, wo man wirklich keine Luftbewegung von außen hat, habe ich also 7 bis 10 Grad weniger im Haus. Das bedeutet also, wenn man anstatt 36 Grad in der Nacht nur noch 26 hat, kann man tatsächlich ohne Ventilator schlafen und dabei auch gut regenerieren. Fantastisch, fantastisch. Wie kommt man auf so eine Idee? Einfach durch Ausdauer? Oder das hat ja vor dir noch nie jemand gemacht. Diese Art von Kombination, dass die warme Luft aufsteigt, wissen wir, aber diese Kombination, vor allem diese Geschichte mit dem Sog, dass die warme Luft allein der Sog nicht ausreicht, sondern dass ich nochmal einen extra Sog, der meine warme Luft mitzieht. Das ist ja schon eine tolle Geschichte. Naja, was für mich sehr hilfreich war, dass ich als Architektin vollkommen umdenken musste, als ich nach Indien kam. Denn also meine ganze Auffassung oder alles, was ich wusste, konnte ich nicht mehr anwenden. Das war alles anders. Also man braucht natürlich in den Tropen keinen Wohnraum, der im Haus ist, sondern man ist also ganz erfreut, so viel wie möglich draußen zu sein, aber es muss schattig sein und so weiter. Und so musste ich eigentlich viele Denkkonzepte loslassen und bin dann auch oft umgezogen in den Tropen und habe dabei festgestellt, dass jeder oder in jedem Haus, wo ich gewohnt habe, gab es ein Element, wo man versucht hat, mit dieser Schwierigkeit des Klimas umzugehen. Und das habe ich so zusammengebracht und habe gedacht, das reicht nicht ganz, das ist nicht schlecht, das reicht aber auch nicht ganz. Und habe dann die größte Schwierigkeit empfunden, dass die Dächer, die man hat, die gehen immer zu kaputt. Das ist ganz egal, ob die aus Beton sind oder aus Dachziegeln, denn die Hitze, die auf die Dächer prallt, die ist ja enorm. Also ich kann auf meinem Dach immer wieder 80 und 85 Grad Celsius messen. Und die reißen dann auf durch die Spannung und dann gibt es Risse und im Monsun läuft natürlich dann das Wasser durch und dann ist das ganze Dach undicht. Und das hat mich also ziemlich lange beschäftigt, wie mache ich denn das Dach in diesem Haus? Und da bin ich dann darauf gekommen, dass ich gedacht habe, mit dem Sog ist eine tolle Idee, aber wer zieht denn da? Was soll denn da ziehen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dieses knallheiße Dach zu nutzen und positiv, turn a problem into an opportunity, das zu meinem Sog-Creator zu machen. Es ist eine tolle Geschichte und das verdient eigentlich auch, unter das Volk gebracht zu werden, und es verdient auch, dass man damit ordentlich Geld verdient. Jetzt haben wir so mal ein bisschen angefangen zu überlegen, wie man das in ein Businessmodell drehen kann, und das ist gar nicht so einfach. Oft ist es so, wenn man das Wissen preisgibt, sagt der andere Dankeschön, jetzt weiß ich's, das mache ich selber. Nur ist das ein bisschen mehr als nur das Wissen. Also alle, die jetzt anfangen zu probieren, werden merken, das ist nochmal eine ganze Ecke komplizierter. Du hast da auch ein Patent dafür. Ich habe kein Patent dafür, aber ich war eigentlich bereit, das also sofort ins Netz zu stellen, weil ich finde das so toll und ich würde also gerne haben, dass jeder in so einem schönen und frischen, kühlen Haus leben kann. Das Problem ist, dass ich das wirklich immer einfacher und einfacher gemacht habe, weil ich auch nicht viel Geld hatte, das zu bauen, und gedacht habe, das muss irgendwie immer klarer und immer einfacher werden. Aber wenn man es kopiert, dann stecken halt doch sehr viele Details dahinter. Das heißt, es würde gleich aussehen, aber es hätte natürlich nicht die gleiche Effektivität. Und das ist ja das Tolle an diesem passiven Kühlungskonzept. Also wir stecken jetzt an einem Businessmodell, was ein Stück weit das in die Welt bringt, aber auch gleichzeitig ein bisschen Geld verdienen lässt. Und da ist uns so hundertprozentig richtig noch nichts so eingefallen. Außer, dass wir finden, es muss sowas geben wie ein Grundformat, dass man Leute dafür begeistert, so etwas möglicherweise anzuwenden, und eine etwas teurere Version, wo du dann kommst und hilfst. Aber so richtig skalierbar ist das nicht. Da ist man wieder als Architekt freier Beruf und wird so nach Stunden bezahlt. Die Skalierbarkeit fehlt uns noch. Ja, also es ist natürlich wirtschaftlich nichts dabei rausgekommen, aber was für mich sehr erfreulich ist und was mir unglaublich viel Spaß macht, das ist einfach das Networking, was sich jetzt mit anderen Experten ergeben hat, und ich finde diesen Austausch also wirklich wunderbar, und Auroville ist ja eh ein interessanter Ort. Also ich habe mittlerweile hunderte von Studenten und Universitätsleuten und Experten jeder Couleur durch mein Haus geführt, und so habe ich jetzt eigentlich angefangen, von den Vorträgen, die ich gegeben habe an der Uni, mehr und mehr überzugehen und Sommerakademien und Trainings zu geben, denn ich finde das ganz wichtig, dass junge Menschen, dass Studenten anfangen, anders innovativ zu entwerfen und überhaupt in einer integralen Architekturweise denken. Also nicht Architektur nur als Ansammlung von Wohnräumen, wo man Energie spart, sondern wo auch das Emotionale und die Entwicklung stattfinden kann. Also für mich hat Raum nur dann Qualität, wenn es also den schöpferischen Impuls im Menschen hervorbringt. Also das ist ein wunderschöner Begriff, Creative Space nennst du das. Also jeder Mensch braucht einen Creative Space und du hilfst ihm dabei. Mhm. Braucht jeder einen anderen Space oder gibt es auch Grundregeln, nach denen man das so denken kann? Ich habe da einen etwas anderen Ansatz. Meine Idee von Raumqualität ist eigentlich der, dass jedem Einzelnen das Recht auf Ästhetik zusteht und auf Raumqualität. Und Raumqualität, da gibt es verschiedene Räume in meinen Gebäuden. Da gibt es Räume, wo man die Kommunikation fließt. Da gibt es auch Räume, wo man in Kontakt mit sich selber ist, wo man also mehr in sich gekehrt ist. Da gibt es Räume, wo man gut arbeiten kann. Da gibt es Räume, wo man isst. Das hatte man ja auch schon früher. Die Zisterzienser haben das mit einer wunderbaren Einfachheit uns vorgemacht. Das sind ja alles, heute nennt man das Feng Shui und Geomantik. Das ist ja ein Wissen, was immer lebendig war. Und ich möchte gerne, dass das endlich seinen Einzug in der Architektur findet. Und ich würde auch furchtbar gerne aufräumen mit diesem Unsinn, dass Raumqualität und Ästhetik, die ich also auch wirklich für ein Grundrecht des Menschen halte, dass jeder schön wohnt, dass das zu teuer sei. Das fällt ja immer den Kreativlosen ein oder den der Klasse, die sagt, ja, also dieses Attribut von Beauty and Perfection, das ist ja zu teuer für euch. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man an seine kreative Kompetenz kommt, Erfahrungen macht und dadurch eine ganz andere Motivation hat und Verantwortung übernimmt mit den ganzen sozialen, politischen, ökonomischen Fragen, mit unseren Zeitthemen umzugehen. Also für mich heißt das Achten auf Creative Space, dass man seinen Creative Space findet, vielleicht auch jemanden findet, der einem dabei hilft, das auszurechnen, auszutüfteln. Quality of Space ist so ein Begriff. Mhm. Und wir reden ja immer, die Naturschützer reden immer von artgerechter Haltung. Eigentlich müsste man doch mal artgerechte Haltung auch für uns Menschen fordern. Das, wo wir so leben, im Regelfall, ist ja nicht artgerecht. Die ganze Verstädterung, wir sind eigentlich Naturmenschen, wir sind Hortenmenschen, Jäger und Sammler, eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte lang gewesen. Und jetzt auf einmal sitzen wir in merkwürdigen Kästen, die auch nicht nur von Leuten wie dir geschaffen sind. Also müsste man nicht mal einen Aufruf machen, was wir für die Tiere fordern, sollte man auch für uns. Artgerechte Haltung. Jeder in seinem Creative Space. Naja, wenn ich sage, dass ich gerne den schöpferischen Impuls im Menschen hervorbringen möchte, dann habe ich also schon die Erfahrung, wie einfach das geht. Wenn ich Kreativitätstraining mache oder mit Architektur- oder Stadtplanungsstudenten arbeite, das braucht ja gar nichts. Und sofort ist diese Kreativität da. Und ich möchte gerne jeden Einzelnen, der ein Haus bewohnt, der im Raum lebt, ermutigen, sich selber zu trauen. Jeder hat diese Erfahrung, was ein guter Raum ist. Ich möchte nicht, dass man andauernd darauf wartet, dass Politiker oder aus der Wirtschaft, dass uns da also nun Lösungen angeboten werden und Anregungen gegeben werden, wie wir zum Klimaschutz beitragen. Jeder Einzelne kann das in jedem Augenblick tun. Es geht eigentlich nur darum, dieses Selbstverständnis zu ermutigen. Das ist zu bescheiden. Also wenn man dein Haus sieht, merkt man schon, das ist schon nochmal drei Qualitäten anders, als wenn ich was einrichten würde, selbst wenn ich mir noch so viel da leisten kann oder überlegen kann. Ja, du musst also in meine Sommerakademie-Kurse kommen. Das ist ein gutes Stichwort. Da gibt es eine Sommerakademie, wo gibt es die, wo kann man da hin? Ja, ich habe eine Website und Sie können mir gerne auch Ihre E-Mail-Adresse dalassen, dann kann ich Sie aktuell informieren, wann und wo diese Kurse stattfinden, die man dann also verbindet mit einem Aufenthalt in Indien oder in Bali, wo man also dann auch in tropischem Klima ist, denn das ist ja erstmal meine Expertise oder wo ich glaube, etwas beizutragen zu haben. Das heißt, wir erfahren irgendwann, wann dieses Sommercamp ist und stellen es bei uns auf die Website. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir unseren Creative Space finden, auch ein bisschen nicht ganz allein, sondern mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine längere Pause verdient. Das ist gedacht, damit Sie untereinander Kontakt bekommen, auch unsere Vortragenden besser kennenlernen. Wundern Sie sich nicht, dass wir nicht Fragen zulassen. Das liegt daran, dass wir einfach nicht das Equipment haben. Da entstehen immer so schwarze Löcher im Internet. Das haben wir gelernt. Deswegen machen wir das nicht mehr. Ich würde jetzt vorschlagen, eine halbe Stunde Pause und 7:50 machen wir weiter. Da werden wir zwei Businessmodelle vorstellen. Ja, das ist für heute. Wir sehen uns wieder im Internet 7:50 und wir auch hier als Anwesende nach der Pause hier wieder treffen. Thank you.